Lange wanderte er weiter, wohl schon eine halbe Stunde, trat in der Dunkelheit auf dem hölzernen Trottoir auch manchmal daneben, hörte aber nicht auf, hier auf der rechten Straßenseite nach etwas Ausschau zu halten. Hier irgendwo hatte er kürzlich im Vorbeifahren ein hölzernes großes Gasthaus bemerkt, und sein Name hatte, soweit er sich erinnern konnte, etwas mit Adrianopel zu tun. Er hatte sich nicht getäuscht. Dieses Gasthaus war in dieser öden Gegend schon von weitem so auffallend, dass es selbst in der Dunkelheit nicht zu übersehen war. Es war ein langes, hölzernes, mit der Zeit schwarz gewordenes Gebäude, in dem trotz der späten Stunde noch Lichter brannten und ein gewisses Leben zu bemerken war. Er trat ein und fragte einen im Korridor stehenden, zerlumpten Kerl nach einem Zimmer. Der warf einen Blick auf Svidrigailov, nahm sich zusammen und führte ihn in ein dumpfes, enges Zimmer, das am Ende des Korridors an einer Ecke unter der Treppe lag. »Es ist kein anderes da. Alle Zimmer sind besetzt.« Der Kerl blickte ihn fragend an. »Gibt es Tee?« fragte Svidrigailov. »Kann besorgt werden.« »Was gibt es noch?« »Kalbfleisch, Wodka, Aufschnitt.« »Bring mir Kalbfleisch und Tee.« »Sonst keine Wünsche?« fragte der Kerl erstaunt. »Nein, nichts weiter.« Der Kerl entfernte sich sehr enttäuscht. »Das muss ja ein nettes Lokal sein«, dachte Svidrigailov. »Wieso kannte ich das nicht? Ich sehe wahrscheinlich so aus, als käme ich aus irgendeinem Café Chantant und hätte unterwegs schon einiges erlebt. Es wäre interessant zu erfahren, wer alles hier absteigt und übernachtet.« Er zündete eine Kerze an und betrachtete das Zimmer genauer. Es war eine sehr kleine Kammer, so niedrig, dass Svidrigailov beinahe an die Decke stieß, mit einem einzigen Fenster. Ein sehr schmutziges Bett, ein einfacher, gestrichener Tisch und ein Stuhl nahmen fast den ganzen Raum ein. Die Wände hatten das Aussehen, als wären sie aus Brettern zusammengeschlagen und mit alten, abgerissenen Tapeten beklebt worden, die so staubig und beschmutzt waren, dass man ihre Farbe, ursprünglich gelb, gerade noch erraten, das Muster aber nicht mehr unterscheiden konnte. Der eine Teil der Wand und der Decke war schräg abgeschnitten, wie man es sonst in Mansarden sieht. Hier aber war es die Treppe, die sich über dem schrägen Teil befand. Svidrigailov stellte das Licht auf den Tisch, setzte sich auf das Bett und versank in Gedanken. Aber ein eigentümliches und ununterbrochenes Flüstern im Nebenzimmer, das zuweilen fast zu einem Schreien anschwoll, zog seine Aufmerksamkeit auf sich.